Es ist der zweite Anlauf der beiden Anwälte, Facebook vor Gericht zu einer effektiveren Kontrolle und Löschung fremdenfeindlicher, rassistischer, antisemitischer oder volksverhetzender Inhalte auf den Seiten des sozialen Netzwerks zu verpflichten. Nach der Anzeige des Würzburger Anwalts für IT-Recht Chan Yo-Yun und seines Kölner Kollegen Christian Solmecke im Oktober letzten Jahres nahm die Hamburger Staatsanwaltschaft tatsächlich Ermittlungen gegen 4 deutsche Facebook-Manager, unter anderem gegen den Nordeuropa-Chef des Konzerns Martin Ott, auf. Gegen ihn wird nach Auskunft der Hamburger Staatsanwaltschaft auch weiterhin ermittelt. Die Verfahren in den anderen 3 Fällen wurden letzte Woche eingestellt. Für Anwalt Chan Yo-Yun ist das aber kein Grund, nun klein beizugeben. Wenn eine Straftat begangen wird, wenn eine Leiche da liegt, dann ist das Verfahren nicht dann zu Ende, wenn man die ersten Unschuldigen gefunden hat. Die Staatsanwaltschaft hat die Aufgabe und die Pflicht, die richtigen Täter zu ermitteln, auch wenn die im Ausland sitzen. Wir haben daher konsequenterweise die Strafanzeige erweitert gegenüber den Personen, von denen wir wissen, dass sie mit dem Prozess betraut sind. Das fängt ganz oben bei dem CEO Mark Zuckerberg an. Tatsächlich finden sich auf etlichen Facebook-Seiten von Einzelpersonen oder Gruppen rechtsextreme Hassparolen gegen Flüchtlinge, gegen Juden oder Politiker. Interviews vor laufenden Kameras und Mikrofonen zu dem Thema gibt die deutsche Sprecherin der Firma Tina Kulo nicht. Am Telefon oder in Hintergrundgesprächen versichert sie aber, mehr tun zu wollen gegen den Hass, gegen volksverhetzende Inhalte auf Facebook-Seiten. Wir haben vor einigen Wochen auf einer Facebook-Seite einen Post gefunden, der lautete: Sieg Heil, stellt alle Juden mit dem Gesicht zur Wand, ladet eure Gewehre durch und verteilt die Scheiße an der Wand, Sieg Heil. Das war ein Posting, den wir sofort gemeldet haben, und wir bekamen innerhalb von wenigen Stunden die Antwort von Facebook: Das verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien. Eindeutiger kann es eigentlich nicht sein. Dass die ersten 3 Verfahren eingestellt wurden, entmutigt den Anwalt nicht. Denn in der Begründung der Staatsanwaltschaft heiße es, so Chan Yo-Yun, dass die 3 Facebook-Manager nicht dafür belangt werden könnten, nur die Maßgaben der Führungsetage umgesetzt zu haben. Schon allein deshalb, so der Anwalt, sei es folgerichtig, nun auch gegen Mark Zuckerberg vorzugehen. Gleichzeitig wurde ein Bußgeld beantragt in Höhe von 150 Millionen Euro. Eine Verhaftung in Deutschland müsse Mark Zuckerberg aber sicher nicht fürchten, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt, so Chan Yo-Yun. Ist es mir gar nicht so wichtig, ob Mark Zuckerberg jemals in Deutschland in ein Gefängnis kommt oder eine Strafe bezahlen muss. Wichtig ist, dass Facebook einsieht, dass deutsches Recht Anwendung findet und beachtet werden muss. Facebook selbst hat auf eine schriftliche Anfrage zu dem Thema nicht reagiert.